In den Tiefen des Alls, in einer weit entfernten Galaxie, gab es einen Planeten, auf dem das Volk der Boofs zu Hause war. Die Boofs waren kleine, liebenswerte, rundliche Geschöpfe. Viele Jahrtausende lebten sie in Frieden auf ihrem Planeten, bis sie von den Gorgs angegriffen und verjagt wurden. Jetzt hieß es, einen neuen Heimatplaneten zu finden. Und hier beginnt unsere Geschichte. Oh, war einer von den Boofs, die nach der langen Reise auf unserem Mond landeten. Und ja, ihr hört richtig, sein Name war O. Die Boofs liebten nämlich kurze Namen. O war ganz schön aufgeregt und freute sich, dass das Ziel fast erreicht war. Aber soll er den Anfang doch selbst erzählen? Heute ist bestester Tag aller Zeiten. Umziehungstag. Für wen? Antwort: Die Boofs. Wer sind die Boofs? Antwort: Besteste Spezies aller Zeiten im Wegrennen. Alle Boofsiedler, bitte meldet euch bei eurem Transportmittel. Für jeden gilt nur ein Handgepäckstück. Tut mich leid. Verzeiht halt. Tut mich leid. Entschuldigung, mich, Freund. Boofs tun keine Freunde. Oh, verzeiht halt. Wer ich bin? Ups. Ich bin O. Ich wurde diesen Namen gegeben von meinen vielen, vielen Freunden. Ich bin sehr aufregung zu machen einen neuen Neuanfang. Wir ziehen alle auf den bestesten Planeten aller Zeiten zum Verstecken. Unsere neue Heimat. Die Boofs hatten sich unsere Erde als neue Heimat ausgesucht. Captain Smack, der Anführer der Boofs, trat nun vor sein Volk und hielt eine Ansprache. Captain Smack! Meine lieben Mitboofs! Ich habe uns wieder gerettet! Meine lieben Mitboofs! Gute Neuigkeiten! Dank zu meinen Anführerschaftsqualitäten im Ducken, Wegrennen und aus dem Staub machen, sind wir sicher vor unserem Feind, den Gorgs. Die Gorgs waren riesige, dunkle Wesen aus Metall und die Boofs waren froh, ihnen dank Captain Smack entkommen zu sein. Captain Smack hat uns wieder gerettet! Wir haben jetzt angekommen, am besten versteckt bisher in der Milchstraße. Und die Gorgs sind laktoseintolerant. Genial! Sie werden uns niemals hier finden. Dankeschön. Das Beste von bis jetzt ist, dieser Planet ist voll von tollen Sachen. Dieser Planet ist zwar bewohnt, aber keine Sorgung. Die einheimischen Wilden sind simpel und zurückgeblieben. Smack zeigte seinem Volk ein paar Bilder, auf denen Menschen zu sehen waren. Babys, Mittelalte und Alte. Die Boofs erschraken bei diesem Anblick. Smack ließ Broschüren verteilen. Oh, sie sind so hässlich. Sie sind niedlich. Alles, was ihr über sie wissen müsst, könnt ihr finden in diesem umfassenden Flugblatt. Umfassendes Flugblatt. Sie haben glücklich, dass die Boofs gekommen sind. Also gut, Boofs. Invasion auf drei. 1, 2, 3. Und auf ging es zur Erde. Captain Smack schaltete sich weltweit in alle TV-Sender ein und hielt eine Ansprache an die Menschen. Jetzt freuen, Menschenleute, die Boofs haben gekommen! Wir schalten jetzt eure Schwerkraft vorübergehend ab. Das machen eure zwingende Umsiedlung ganz viel einfacher und mehr spaßiger. Also, wer hebt ab? Na ihr! Egal ob in New York, London, Paris oder sonst wo auf der Welt, überall wurde die Schwerkraft aufgehoben und alles, was nicht niet- und nagelfest war, erhob sich in die Luft und schwebte. In kleinen Raumgleitern verteilten sich die Boofs über den gesamten Planeten. Es wurde eine neue, große Stadt für die Menschen gebaut. Und nur dort durften sie leben. O half fleißig bei der Umsiedlung. Fada! Menschenleute sind Glücklichkeit und Freudigkeit für immer in Glücksmenschenstadt. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Was? Nein! Neues Zuhause? Und Rest von Planeten ist für Boofs. Alle gewinnen. Dieser Planet braucht vielleicht ein bisschen von Renovierung, aber das macht nichts. Boofs sind die Bestesten beim Entscheiden, was ist nützlich und was ist nicht. Heute, ich beginne ein neues Leben. Mit neuen Freunden. In einer neuen Heimat. Die Bewohner dürfen nun Sektor 179 betreten. Das ist mich! Und das ist, warum heute ist bestester Tag aller Zeiten. O war glücklich, in sein neues Zuhause einziehen zu dürfen. Er traf alle Vorbereitungen für eine tolle Einweihungsparty, die er für seine neuen Nachbarn geben wollte. Aber als es soweit war, erschien keiner. Niemand kam. In einer anderen Wohnung, nicht weit von O's entfernt, befand sich ein Mädchen mit ihrer Katze. Das Mädchen schaute sich auf seinem Laptop ein Video an. Es zeigte seine Mutter, die sich im Winter auf der Straße vor Glätte kaum auf den Beinen halten konnte. Die Mutter war seit einiger Zeit spurlos verschwunden. Und das Mädchen war sich sicher, dass die Aliens dahinter steckten. O verstand nicht, wieso niemand zu seiner Party kam. Also ging er durch die Flure des Hauses und suchte irgendjemanden. Zufällig kam er zu der Wohnung des kleinen Mädchens. Als er hineinging, erschrak die Kleine, steckte die Katze in ihren Rucksack und flüchtete durchs Fenster. Sie stieg in den Wagen ihrer Mutter und fuhr davon. O war verwirrt und irritiert. Als er wieder in seine Wohnung zurückkam, sah er aus dem Fenster und entdeckte plötzlich jemanden, den er gut kannte. Kyle, den Verkehrspolizisten. Kyle regelte draußen auf der Straße den Flugverkehr der Raumgleiter. O sprang aus dem Fenster in seinen Gleiter und schwebte zu Kyle hinunter. Hallo, Freund Kyle. Oh, ich bin nicht dein Freund. Doch, na klarlich. Wir hatten viele spaßhafte Gespräche. Nein, wir reden nur miteinander, weil ich hier nicht weg darf. Du sagst immer die total witzigsten Sachen. Vielleicht kannst du sie heute Abend sagen auf meiner Eingeweihungsparty. Das werde ich nicht tun. Partys sind nutzlos und beanspruchen kostbare Boofzeit. Gut, da du in deiner Beschäftigkeit bist, schicke ich eine Reinladung an dich. Dann kommst du später nach in der Freizeitminute. Bitte nicht schicken. Ich genieße meine Freizeitminute. Tada! Ich will nicht. Ich habe geschickt den Weg zu meinem Wohnraum. Oh. Tada! Ich habe geschickt den Weg zu meinem Wohnraum. Du hast die Wegbeschreibung an alle geschickt. Was? Das ist nicht meine Schuld. Wieso wegen liegt mein Senden-Button auch direkt neben an alle senden? Das ist ein ganz blödes Design. Deine Einladung ist jetzt geschickt. In der ganzen Galaxie. Oh oh. Oh oh, allerdings. Unser Feind, die Gorks, werden sie empfangen und die Wegbeschreibung benutzen, um uns zu finden. Die Gorks? Als all die anderen Boofs das Wort Gorks hörten, brach Panik aus. Das ist der Untergang für unsere Spezies! Nein, ich bin das nicht gewollt. Tut mich leid. Du bist in Verhaftung! Nein, ich bin dich nur eingeladen zu... Die Sicherheit wurde gefährdet! Verhaftet diesen Boof! O sprang schnell in seinen Gleiter. Autopilot, ich brauche Hilfe! Hilfe ist verfügbar in Paris, im Boof-Hauptquartier. Nein, Autopilot! Egal wo, aber nicht Paris! Du musst mich bringen zu einem Ort mit ohne Boofs! Der einzige verbliebene Ort auf dem Planeten ohne Boofs ist die Antarktis. Ja! Antarktis ist perfekt! Bring mich dahin! Es tut mir leid, du bist ein flüchtiger Boof. Aktiviere Selbstzerstörung! Nein, nicht aktivieren! Ich bin kein flüchtiger... Zu spät. Aber bevor der Gleiter explodierte, konnte O noch herausspringen. Aber die Boof-Polizei nahm die Verfolgung auf. O lief so schnell er nur konnte durch die Straßen der Stadt. Zufällig kreuzten sich die Wege von O und dem Mädchen. Als das Mädchen die vielen Verfolger sah, achtete sie nicht auf die Straße und fuhr den Wagen ihrer Mutter gegen eine Hauswand. Schnell sprang sie raus und lief in einen Supermarkt, um sich dort zu verstecken. Genau das Gleiche hatte auch O getan, aber er war schon vor ihr in den Laden gerannt. Ohne voneinander zu wissen, schlichen sie sich um die Regale herum. Plötzlich witterte die Katze den Geruch von O und stöberte ihn auf. Das Mädchen folgte ihrer Katze und dann standen sie sich gegenüber. Und schrien. Schnell stieß die kleine O in einen Getränkekühlschrank, warf die Tür zu und verriegelte sie mit einem Besenstiel. Erwischt! Wofür du hast das gemacht? Ich bin Boof, geliebt von allen Menschen. Ich weiß, was du bist. Oh, hervorzüglich. Kann ich ins Rauskommen jetzt? Nein, du kannst nicht ins Rauskommen jetzt. Du kannst gar nicht mehr ins Rauskommen. Nie wieder. Ich kann doch. Du musst dafür nur weggenommen das Stück vom Holz. Warte, dann dann schieße ich Strahlen von Lasern aus meinen Augenäpfeln. Das Mädchen starrte den Außerirdischen ungläubig an. Sowas kannst du? Ja. Gut, wenn du mit deinen Augen Laserstrahlen schießt, dann habe ich keine Wahl. Dann sprenge ich deinen Kopf. Ihr Menschen könnt gar nicht sprengen, Alter. Können wir sehr wohl. Wir tun's nur nicht oft. Das gilt als unhöflich. Dann, wenn ich zusichere Waffenstillstand, du wirst nicht sprengen die Köpfe und ich mache nichts mit augengelaserten Augenlasern. Okay, Waffenstillstand. Also kann ich jetzt rauskommen jetzt? Nein, kannst du nicht. Das hast du davon, wenn du Planeten stehlst und Menschen entführst. Oh, du denkst einen Fehler. Boofs machen nicht stehlen und entführen. Nein, Boofs befreien und befreunden. Rate mal, wer das hier gemacht hat. Das Mädchen spielte ein Video ab, das sie am Weihnachtstag aufgenommen hatte. Gerade als die Bescherung stattfinden sollte, passierte es. Die Schwerkraft wurde aufgehoben und alles in der Wohnung begann zu schweben. Ein gleißendes Licht strahlte durch das Fenster. Das ist ja traumhaft schön. Mom! Tim! Was ist hier los? Ich weiß nicht, Schatz. Tipp! Alles wird gut! Lebensform registriert. Nicht menschlich. Weiterfliegen. Genießt das gefrorene, gesüßte Kuhsekret auf unserem kurzen Flug zur Glücksmenschenstadt. Mom! Plötzlich war die Mutter der Kleinen verschwunden. Das Video war zu Ende und das Mädchen schaute O böse an. Das ist alles eure Schuld. Ihr habt meine Mom entführt. Hau rein bis später, Boof. Warte, ich hau rein jetzt. Ich kann reparieren dein Auto. Du bist es kaputt gemacht. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Ich bin eine gute Fahrerin. Das muss so tropfen und qualmen. Das Mädchen verließ den Laden und ging zum Auto. Aber der Wagen sprang nicht mehr an. Die Kleine überlegte kurz und ging wieder ins Geschäft zurück. Vielleicht konnte der Außerirdische ja wirklich den Wagen reparieren. Zur gleichen Zeit hielt Captain Smack wieder eine Ansprache, die auf der ganzen Welt übertragen wurde. Ich weiß, der flüchtige Boof hat gemacht wieder einen seiner zahlreichen, schrecklichen, wenn auch versehentlich komischen Fehler. Aber ich darf euch versichern, das Signal, das er hat gesendet, wird aufgehalten. Wir sind definitiv nicht verloren. Und wir sind raus. Aber kaum war die offizielle Ansprache beendet, änderte er seine Meinung. Wir sind verloren! Die Gorks werden uns auf jeden Fall wiederfinden! Der wahnsinnige Boof hat alles ruiniert! Das ist übel! Und ich liebe diesen Planeten so doll. Seht euch nur mal um, hier gibt's so tolle Sachen. Wer würde sowas zurücklassen? Ich muss das in Ordnung bringen. Ich weiß. Ich rufe die Superhirnboofs, die geschlaumeierten Schlauen aller geschlaumeierten Boofigkeit. Smack ließ die Superhirnboofs kommen, deren Köpfe größer waren als die der normalen Boofs. Gentle Boofs, ich will Ideen hören. Wir könnten eine alternative Realität mit ohne Gorks darin erschaffen und dann leben wir dort. Ja! Yeah! Klasse! Wie lange würde das dauern? Oh, mit unserer aktuellen Technologie? 1,7 Millionen Jahre. Das sind viele Jahre, Toni. Und der Nächste. Wir könnten uns auf den Boden legen, ja, damit die Gorks denken, wir sind tot. Nächster. Oh, oh, oh. Wir loggen uns in die E-Mail des flüchtigen Boofs und löschen seine Einladung. Dann... Oder wir loggen uns in die E-Mail des flüchtigen Boofs ein und löschen seine Einladung. Und, Wie ging's weiter? Dann erhalten die Gorks sie gar nicht erst. Dann erhalten die Gorks sie gar nicht erst. Dann gebt jetzt das Passwort ein und löscht diese Nachricht. Das war meine geniale Idee. Das Passwort ist immer Passwort. Das ist so leicht zu merken. Es hat nicht funktioniert. Sein Passwort ist einzigartig. Nein! Einzigartig? Ruf sie nicht. Einzigartig. Oh, oh. Holt mir meinen Inhalator. Mann, ist das gut. Seine Fehlermachung führt die Gorks direkt zu uns. Zeigt mir seine Einladung. Ihr seid alle eingeladen zu einer Party. Erstmal in Richtung Milchstraße, rechts rum am großen Wagen. Dritter Planet nach der Sonne. Dann da, wo die Ballons sind. Party! kommt, wenn ihr Spaß haben wollt. Mein bester Freund Kyle ist auch da. Kyle! Komm zur Party! Als Captain Smack den Namen Kyle hörte, rief er ihn zu sich. Kyle! Er ist nicht mein Freund. Das Internet lügt nicht. Du kennst ihn, du kannst ihn finden. Ich gebe dir die Verantwortung. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin nur ein kleiner Verkehrsboof. Ich bewundere deine Feigheit, Officer. Dankeschön. Aber ich möchte, dass jeder Boofkopf auf Planet Smackland diese Stadt gründlich durchsucht. Wir brauchen sein Passwort. Ansonsten werden wir alle von den Gorgs zerstört. Findet ihn. Dieser Boof hat gemacht seinen letzten Fehler. In der Zwischenzeit hatte das Mädchen O aus dem Getränkekühlschrank befreit. Der kleine Außerirdische machte sich gleich an die Arbeit und baute das ganze Auto um. Für den Treibstoff setzte er eine Saftmaschine aus dem Supermarkt in den Motor. Das Mädchen war entsetzt. Eigentlich wolltest du es reparieren. Was ist das? Ich nenne es den Slusher. Den Slusher? Es macht großartigen Kraftstoff und hat witzighafte Geschmacksrichtungen. Traubige Traube, markige Mandarine, kokette Limette. Man wird mich umbringen. Ich nun bereit bin, für eine traditionelle Geste von menschenhafter Dankbarkeit anzunehmen. Ehrlich gesagt, ist es Tradition, sich auf die Nase zu boxen. Halt still! Nein, genug von Dankbarkeit. Du dürfen als Erste fahren, dann kann ich... Oh! Du kommst nicht mit. Ich versuche mich vor den Boofs zu verstecken, da nehme ich garantiert keinen mit. Du lieferst mich nur aus. Nein, ich brauche nur ein Gefährt. Ich habe offizielle Boofgeschäfte außerhalb aus der Stadt zu erledigen. Ich auch. Aber ich bin dein Auto repariert. Und ich habe dich aus dem Kühlschrank rausgelassen. Wir sind quitt. Das Mädchen stieg ein, startete den Motor und der Wagen begann zu schweben. Oh hielt sich an der Beifahrertür fest und wurde mit hochgezogen. Was hast du mit meinem Auto angestellt? Was tust du meinen? Es kann jetzt viel besser schweben. Es ist ein Auto. Es ist vorher gar nicht geschwebt. Wie stoppt man dieses Ding? Hoppla. Ich habe anscheinbar vertauscht das Vorwärts- und Antivorwärtspedal. Ja, habe ich gemerkt. Bremse ist Gas, Gas ist Bremse. Warte! Wieso wegen? Du machst das. Boofs und Menschen sind Freunde. Ihr sind keine Freunde. Du hast meine Mom entführt. Wer ist meine Mom? Nein, meine Mom. Was habe ich gesagt? Ich weiß, wie zu finden sie. Und wie? Diese Information ist im Boof-Zentralkommando. In der großen Antenne. Was? In Paris. Jetzt lass mich kommen, mit rein. Paris? Dann verspreche es. Was? Mir zu helfen, sie zu finden, sonst trete ich dir in deinen Boof-Hintern. Ich verspreche, aber wenn du nicht willst, Gefangenschaft, es muss sein, jetzt! Von mir aus, steig ein! Das Mädchen ließ O jetzt ins Auto. Erschöpft ließ er sich auf den Beifahrersitz fallen. Dann gab das Mädchen Gas. Und das war auch gut so, denn die Boof-Polizei war ihm schon auf den Fersen. Oui, oui, Schwein! Paris, wir kommen! Oh. Wir finden raus, wo sie Mom hingebracht haben. Okay. Ich stelle das Navi so ein, dass es uns bringt direkt zum Paris. Zieleingabe erfolgt. Antarktis. Oh! Hey! Oh. Was soll das werden? Wie tat das nur passieren? Oh. Halt deine Buhflossen von meinem Auto fern! Wow! Erst jetzt bemerkte O die Katze auf dem Rücksitz. Dein Auto ist verkeimseucht. Es ist nicht verkeimseucht. Das ist mein Haustier. Sein Name ist Schwein. Nicht anfassen. Nanu, jetzt vibriert es. Wird es explodieren? Nein, sie schnurrt doch bloß. Was für du hast dieses Dings? Ist es nutzvoll? Gibt es hier Fleisch oder Milch? Was? Nein, man hat Tiere einfach so, zum Spaß. Und als Weggefährten. Aber du doch hast mich als Gefährten für den Weg. Ja, schon. Aber Schwein ist besser. Wenn eine Katze ist Schwein, wie ist dein Name? Tipsy Tucci, aber meine Freunde nennen mich Tip. Tip? Ich sagte, meine Freunde. Oh, aber wir sind Freunde. Alle Menschen und Boofs. Captain Smack hat entscheidet. Captain Smack ist ein Idiot. Unwahr. Captain Smack ist Genialität und Bestester im Wegrennen. Hast du noch nie gehört, die Legende vom Stock? Vor langer Zeit, unsere Feinde, die Gorgs, luden die Boofs ein zu einer Friedlichkeitsverhandlung. Aber Smack fliehte weise voller Schrecken. Und er nahm eine große Trophäe mit, den Stock. Rennt weg! Warum heißt es Stock? Psst. Wie auch immer. Drückte den Turboknopf und weiter ging es. Als sie an der Freiheitsstatue vorbeiflogen, fiel Tip auf, dass sie den Kopf von Captain Smack trug. Echt jetzt? Ihr musstet die Freiheitsstatue verunstalten? Die Smackheitsstatue. Damit werdet ihr nie und nimmer durchkommen. Boof-Patrouille, die suchen nach dir. Oh nein. Die Verfolger blieben zwar an ihnen dran, konnten aber nicht mit der Geschwindigkeit mithalten. Als sie an einer Tankstelle vorbeikamen, steuerte Tip den Wagen unter deren Dach. Die Verfolger flogen an ihnen vorbei. Tip ließ den Wagen langsam herunter. Gut, Pipi-Pause. Ich auch muss pausen für Pipi. Oder wie ihr dazu sagt, machen klein. Wir auch haben das, machen groß. Okay. Und das machen riesengroß. Okay. Oh, es ist gut, dass ich nicht tun machen muss, riesengroß. Es wäre nicht für dich sicher. Wir das nur tun einmal im Jahr. Ich würde nicht dazu sagen Feiertag, aber man tut dafür einen Tag frei nehmen muss. Jetzt ist gut. Oh, folgte Tip aufs Klo. Oh, du darfst hier nicht rein, das ist das Mädchenklo. Oh ging also aufs Männerklo und entdeckte in der Toilette Beckensteine. Er nahm sie und... Ist nicht die türkisen Bonbons! Zum Glück ist hier eine große Schüssel Limonade. Trink nicht die Limonade! Eine Sekunde da! Wir fahren nach Paris! Da bin ich bei meiner Mama! Oui, oui, oui! Lassen dir Zeit! O verdrückte sich aus dem Klo und schlich zum Wagen. Er hatte vor, allein weiterzufahren. Allerdings tauchte vor ihm plötzlich Boof-Polizist Kyle auf. Antarktis? Ich komme! Flüchtiger Boof! Halt still für Festnehmung! Oh, bester Freund, Kyle! Ich bin nicht dein Freund! Aber ich werde sein ein Heldenboof, weil ich kriege dein Passwort! Weiter kam Kyle nicht, weil Tip ihn überraschte und ihn mit unzähligen Konservendosen bewarf, unter denen er verschwand. Oh, ja! Du uns in der Sekunde letzter gerettet! Was ist der Zwecksinn von deinem Gesicht? Au, Schmerz! Du wolltest ohne mich abhauen? Nein! Lügner! Ich niemals lüge! Doch, natürlich! Weißt du, woher ich das weiß? Naja, eigentlich... Ganz einfach, immer wenn du lügst, wirst du grün! Tu ich nicht werden, ich... Tip fackelte nicht lange, schob O auf den Beifahrersitz, klebte ihn mit Klebeband am Sitz fest und startete. Der Flug ging jetzt nach Paris. Dort, direkt vor dem Eiffelturm, landete Captain Smacks Schiff. Er wollte wissen, ob seine Leute O endlich erwischt hatten. Also, ich der Annehmung, wir haben inzwischen den Flüchtigen festgenommen? Irgendjemand? Du, der Purpurne. Nicht der Purpurne, der andere Purpurne, nicht dieser Purpurne, der Purpurne, nicht der Purpurne, der andere Purpurne, der Purpurne, der da. Ja, du. Oh. Also, wo ist er? Wir wissen es nicht, Sir. Was? Das ist Nummer 1 Katastrophe. Seine Nachricht darf nicht erreichen die Gorks. Dieser Planet war schwer zu finden und ich werde ihn nicht wieder verlassen. Wer holt mir meine Stresskuscheldecke? So erquickend. Oh. In diesem Moment erschien auch der etwas lädierte Kyle. Durch eine ungeschickte Aktion war die Tankstelle in die Luft geflogen und Kyle war der festen Überzeugung, dass es O und das Menschenmädchen dabei erwischt hatte. Aha! Officer Kyle! Hier haben wir einen Boof, der etwas von seiner Arbeit versteht. Sag mir, du hast gefunden den Flüchtigen? Ja. Ausruf von großer Freudigkeit. Und, wo ist er? Tja, es gibt ein winzig kleines Problem. Winzig kleines. Ja, es ist nur winzig klein, also wen juckt's. Also, bevor ich sein Passwort kriegen konnte, habe ich ihn ausradiert. Das war für Smack ein triftiger Grund, Kyle noch ein wenig mehr zu lädieren. Tip befreite O von den Klebebändern, während die Katze Schwein auf seinem Kopf ein Nickerchen machte. Du sein lassen! Entschuldigung! Hören zu, Paris ist Gefährlichkeit für beide von uns. Es wimmelt von Boofs. Tust du haben einen Plan für, wenn wir da sind, hm? Nicht so richtig. Aber ich hab Hoffnung. Oh, du bist ganz mies in Mathe. Entschuldige mal, ich hab eine 1 in Geometrie. Ich nur damit meine, die Boofs darin euch sind überlegen. Wenn Wahrscheinlichkeit auf Erfolg runterfällt unter 50%, Boofs geben auf. Ihr nicht aufgeben. So ist es. Genug mit Gerupfe. Okay, okay. Als der Abend anbrach, flogen sie bereits über den Atlantik. Tip hörte laute Musik, was O etwas auf die Nerven ging. Aber trotzdem musste er sich, wie unter Zwang, zu der Musik rhythmisch bewegen. Irgendwann wurde es ihm zu viel und er sprang aus dem Wagen in den Atlantik und tauchte ab. Tip landete auf dem Wasser und wartete darauf, dass er wieder auftauchte. Aber das tat er nicht. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit tauchte er endlich wieder auf und krabbelte aufs Auto. Meine Temperatur ist zurück auf Glücklichkeit. Und als Beweis, dass ich keine Säuerlichkeit auf dich habe, habe ich für dich ganz leckere Knabberung geholt. Fada, zähe Plastikringe! Ah! Tip verpasste ihm einen Tritt, sodass er wieder ins Wasser plumpste. Ich genieße gar nicht eure Gesten von menschenhafter Dankbarkeit. Wo bist du gewesen? Du warst ewig weg. Das ist Unkorrektheit. Ewig heißt... Ich hab gedacht, du bist tot. Oder verletzt. Oder, was weiß ich. Aber du kannst nicht einfach jemanden so allein lassen. Das geht nicht. Den Schuh musst du dir leider anziehen. Wie soll ich mich anziehen? Deine Schuhe. Meine Pots sind zu klein. Das ist eine Redewendung. Das bedeutet so viel wie, nimm die Schuld für deinen Fehler auf dich. Ich bin doch noch ein Kind. Es ist nicht okay, dass ich die ganze Zeit alleine bin. Das ist Gefährdung von Minderjährigen. Und das ist nebenbei bemerkt ein Verbrechen. Aber als ich dich gefunden habe, warst du auch allein. Ich dachte, das ist normal für dich. Wenn Boofs jung sind, wir werden gesteckt in den Wärmeofen. Ist das normal für Menschenpersonen? Also, für gewöhnlich überqueren wir nicht alleine den Atlantik. Das machen wir frühestens, wenn wir 16 sind. Nein, nichts davon ist normal. Schnallst du's denn nicht? Du hast einfach alles zerstört. Ich war hier endlich mal glücklich. Da, wo ich gewohnt habe. Mit meiner Mom. Weißt du, wie schwer es für mich war, Fuß zu fassen? Wie lange das gedauert hat? Siebtklässlerinnen sind sowas von fies. Ja, ich sehe das. Hatte ich gar nicht gewusst. Wir werden weitermachen mit Finden von meiner Mom. Hör doch mal auf, das zu sagen. Sie ist nur meine Mom. Nicht deine, meine. Wieso schnallst du das nicht? Wie würdest du dich fühlen, wenn grauenhafte Aliens dir brutal deine Mutter wegnehmen? Das nicht kann passieren. Boofs nicht haben meine Moms. Boofs haben keine Familien? Kein Wunder, dass ihr euch einfach alles nehmt und euch nicht um andere schert. Also, meine Mom ist eine sehr wichtige Menschenperson für dich. Mehr wichtiger als andere. Nicht bei ihr zu gehören, das macht dich sehr trauer. Aber vor kurzen Momenten, du hast getreten gegen mich und geschreit. Was anscheinbar ist mehr sauer als trauer. Tja, manchmal ist es beides. Also, du bist trauersauer. Menschen sind mehr kompliziert, als es gestanden hat in dem Flugblatt. In der Zwischenzeit ließen die Superhirne ihren Chef zu sich rufen. Ich bin so schnell hergestaubsaugt, wie ich konnte. Wow. Was für ist euer Plan zum Rausfinden das Passwort von dummen Boof? Ich hab kein... Oh, kommt schon, ich brauche Ideen. Du, der Purpurne. Oh, also wirklich? Ich höre. Wir könnten wahllos Buchstaben und Zahlen eintippen. Hört sich gut an! Wow! Schaltet die Superhirne ein und legt los! Den Fort! Ihr wisst, was die Gorks machen, wenn sie uns finden! Bump, bump, bump. Tip wollte von O mehr über die Gorks wissen. Wow! Warum hassen euch diese Gorks so sehr? Weil sie Gorks sind. Wir benennen die Gorks die Wegnehmer, weil sie alles wegnehmen, wenn man etwas hat. Du haben vielleicht einen Sandwich oder einen Planeten. Nein, nein, ich verstehe schon, aber... Die kommen doch nicht auf diesen Planeten, oder? Oh, nein, nein, nein. Nichts zum Sorgen. Die Superhirn-Boofs werden bügeln meinen Fehler ins Aus. Aber ich werde trotzdem große Bestrafung. Wir sind eine Regel. 9 Fehler und dann bist du ins Aus. Und wie viele Fehler hast du auf dem Konto? 62. Weißt du, wenn ich mal Stress habe, erzählt mir meine Mom Witze. Boofs tun nicht erzählen Witze. Es ist gar nicht schwer. Ich bring's dir bei. Klopf, klopf. Und jetzt sagst du, wer ist da? Du bist da. Nein, du fragst mich. Wer ist da? Und jetzt sag ich, die dazwischenredende Kuh. Und dann sagst du, die dazwischenredende Kuh, wer? Lass es uns versuchen. Klopf, klopf. Wer ist da? Die dazwischenredende Kuh. Die dazwischenredende... Kuh. Du nicht hast gewartet auf meine Antwort. Ich sollte doch sagen, die dazwischenredende... Jetzt bist du das wieder getan. Oh, das ist daran der Witz. Die Kuh ist zu sein eine dazwischenredende Kuh. Und deshalb redet sie dazwischen. Ganz genau, das ist der Witz daran. Lass mich ausreden. Jetzt reicht's. Ich bin dazwischenredende Lass Kuh. Auf damit. Oh, ich hol gleich wieder das Klebeband raus. Kurz vor Paris setzte Tip zur Landung an. Von einem Hügel aus konnte sie die ganze Stadt überblicken. Oh, so viele Boofs. Ich gesagt, das war Dummheit. Ich gesagt, ich verloren bin. Aber hörst du? Nein! Oh, jetzt reicht's. Du betreibst mich zum Wahnsinn. Es ist niemals zu spät zum Rennen weg. Das ist das Boof-Motto. Ja, aber das werden wir sicher nicht tun. Ich habe einen Plan. Ist es dein Plan, zu rennen weg? Denn ansonstigens ist der Dummheit. Wir müssen uns einfach nur in die Stadt reinschleichen und in die große Antenne. Wir spüren damit meine Mom auf und dann schleichen wir uns wieder raus. Klar? Aber es trotzdem wird nicht funktionieren, weil mein Gesicht wird gekannt. Wenn ich gesehen werde von irgendeinem Boof, ich bin zu 100% beliebt für Verhaftung werden. Haha, und wenn ich was dagegen tun könnte? Holte ihre Schminksachen aus dem Rucksack und verpasste O ein frisches Make-up. Zu guter Letzt gab es noch ein Schönheitsfleckchen auf die Wange. Halt still. Zuerst ein kleiner Schönheitsfleck. Hey, lass mich sehen! Wow, noch nicht? Zeigen wir! Gib mir den Spiegel! Aber das ist wie anzusehen einen vollkommenen Fremden. Nein, ich bin noch nicht fertig. Da fehlt noch... Du bist eine Zauberin einer mirakulösen Verwandlung. Wer ist dieser Boof? Ich ihn nicht kenne. Ist ja gut. Ausschmerz. Als Tip fertig war, begaben sich die beiden in die City von Paris, wo es von Boofs nur so wimmelte. Dort suchte sich O einen Raumgleiter aus, stieg mit Tip ein und flog mit ihr ins Mutterschiff der Boofs, das über dem Eiffelturm schwebte. Im Innern des Schiffes führte O Tip zu den Superhirnen. Er wollte wissen, ob sie sein Passwort inzwischen geknackt hatten. Oh, was ist los? Ich dachte, die Superhirn-Boofs hätten gestoppt meine Einladung inzwischen der Zeit. Aber sie haben noch nicht gefunden mein Passwort. Wie ist möglich das? Augenblick. Bedeutet das, die schrecklichen Monster-Gog-Dinger kommen auf die Erde? Nach Smackland, ja. Und was passiert dann? Dann gibt's keine Findung von meinem Mom. Dann musst du das in Ordnung bringen. Ja. Oh, schnell. Ach, übrigens, ist dein Schädel flexibel? Was? Ach, egal, wird vermutlich sein, okay. Halt still. O hackte sich in den Supercomputer der Superhirne. Wow. 30 Sekunden bis Verderbung. Ich gebe ein mein Passwort. Es ist, mein Name ist O und Captain Smack ist groß und jeder, der das nicht findet, ist ein Mops. 1. Ich frag mich, warum das keiner erraten hat. Ich nicht weiß. Ungültig? Völlig unmöglich. Das ist Passwort. Das ist... Oh nein, Großbuchstaben. Schnell gab O erneut das Passwort ein und es wurde akzeptiert. O stoppte die Übertragung und die Superhirne jubelten. Ja! Ja! Fada! Es funktioniert hat! Es funktioniert! Oh. Du hast es geschafft, O! Oh. Oh. Das war Knappheit. Okay, hoch mit dir. Du musst noch meine Mom finden. Oh, das ist große Einfachheit. Wir werden nun suchen für... Lucy. Lucy Tucci. Lucy Tucci. O gab den Namen in den Computer ein. Australien. Der Computer fand Tips Mom in Australien und zoomte sie auf den großen Bildschirm. Auch Lucy war auf der Suche. Sie sprach mit einem Boof. Ich weiß, okay. Das sagt ihr mir seit 2 Wochen. Bitte. Sie hat große grüne Augen und wunderschöne braune Haut. Mom. Jetzt sag mir, wo sie ist. Oder hol einen anderen Boof, der es weiß. Bitte. Oh, Tipsy Tucci genauso aussieht wie klitzewinzige meine Mom. Hallo, Tipsy Tucci? Wieso wegen hast du danke. Die... Danke. Tip nahm O in ihre Arme und drückte ihn. Sie war überglücklich. Dann stiegen sie in den Gleiter und flogen wieder zurück. Ich kann es gar nicht fassen. Meine Mom ist in Australien. Und ich bin gelöscht, meine Reinladung. Ich kann endlich aus dem Versteck kommen, ins Raus. Ja! Oh-oh. Aber als sie landeten, wurden sie von Captain Schmeck und seiner Armee erwartet. Sieh an, sieh an, sieh an. Hallo? Halt meine Krone und vorsichtig, es ist die einzige. Sieh an, sieh an, sieh an. Hast du wirklich gedacht, du kannst entfliehen? Entfliehen? Nein, nein, nein. Also ich wollte euch gerade erzählen... Trotz der ausgeklügelten Verkleidung hat der Computer dich erkannt als... den flüchtigen Boof. Wow. Aber... jetzt ist er ein Heldenboof. Ja, ich habe ihn ausgebügelt, meinen Fehler. Ja, aber vorher, du haben gemacht deinen Fehler. Na, aber ich... Und viele Fehler davor schon. Sekunde, ich habe nicht... Viele, viele, viele, viele... Eigentlich... Viele Fehler davor schon. Trotz dennoch, ich habe dich auszuradieren. Was für? Du kannst nicht garantieren, du keinen Fehler mehr anstellst. Aber ich tue keinen. Vielleicht doch. Aber ich tue keinen. Vielleicht doch. Aber ich tue keinen. Oh, das macht Spaß. Ich gleich noch eine Runde. Aber ich tue keinen. Vielleicht doch. Aber ich tue keinen. Ich liebe es. Aber ich tue keinen! Ah! Langweilig! Aber ich tue... Ausradiert ihn! Aber als die Wachen O festnehmen wollten, schnappte sich Tipp den Gravitationscontroller und drohte den Boofs. Weg mit den Bubbleguns! Oder ich pfusch hier rum an dem Gravitationsdingens. Sie blöfft nur. Boof-Technologie ist viel zu kompliziert für zum Schlautauswerden für einfaches Menschenmädchen. Entschuldige mal. Dieses Menschenmädchen hat eine 1 in Geometrie. Oh, sie ist schlau draus geworden. Rennt um mein Leben! Tipp aktivierte den Gravitationscontroller. Der Eiffelturm stieg in die Luft auf und neigte sich langsam. Schmeck und seine Leute bekamen es mit der Angst zu tun und rannten in alle Richtungen. Tipp und O nutzten die Panik, sprangen in einen Raumgleiter und flogen zu ihrem Wagen zurück. Tipp sorgte sich um ihre Katze. Wow. Oh, ich bin gefunden, unser Auto. Schwein! Schnell wechselten sie das Gefährt und flogen mit dem Wagen, in dem Schwein auf dem Rücksitz schlummerte, weiter. Okay, Mathe-Genie, wie lange brauchen wir bis nach Australien? 17,9348 Stunden. Und dann, Tipsy Tucci sieht meine Mom. Wow! Hast du gehört, Schwein? Ich kann's kaum erwarten, Mom zu erzählen, dass ich wirklich in Paris war. Du weißt ja, dass sie da immer mal hin wollte. Hey, vielleicht können wir ja noch mal zusammen hierhin. Immerhin haben wir jetzt ein fliegendes Auto. Weißt du, was Katze auf Französisch heißt? Oh, ich glaube, es heißt Cha. Tipp sah O an und bemerkte, dass er angestrengt nachdachte. Was ist der Zwecksinn von deinem Gesicht? Ich habe Verwirrung. Ich wünsche nicht zu werden ausradiert. Aber vielleicht hat Captain Smack richtig. Es ist womöglich, dass ich weiter urkomische Fehler mache. Vermutlich. Das macht mir kein besseres Gefühl. Niemand ist perfekt. Weißt du, meine Mom sagt, Fehler sind das, was uns zu Menschen macht. Aber sie nicht machen uns zu Boofs. Tipsy Tucci, bevor wir herkommen, ist Captain Smack uns erzählt, dass die Menschen brauchen unsere Hilfe. Dass die Menschen genauso sind wie die Tiere und dass wir sie können zu machen, besser. Ihnen beizubringen. Wir wurden gesagt, die Menschen sind einfach und rückwärtig. Das haben wir gedenkt. Aber ich denke jetzt, dass wir gedenkt haben falsch. Und Captain Smack lag am falschesten. Ich denke jetzt, die Boofs hätten gar nicht kommen sollen nach Smackland. Nach Erdland. Und deshalb ich jetzt sage, die Bedauerung zu dir. Tipsy Tucci. Nenn mich Tip. Es war ein neues Zuhause, ein neues Land. In der Schule habe ich versucht, neue Freunde zu finden. Aber ich war halt, naja, eine Streberin aus Barbados. Ja, aber du gekriegtest eine 1 in Geometrie. Ja, richtig. Ich weiß, wenn die anderen Boofs sagen, oh, sie sind nicht freudig zu sehen, mich. Die Wahrheit ist, zu den Boofs, ich nicht eben gehöre dazu. Ich gehöre dagegen. T Tipp zeigte O ein Foto ihrer Mutter. Sie ist so unglaublich. Oh. Sie hat alles gespart, was sie hatte. Nur damit wir umziehen können und für uns alles besser wird. Oh, ich kann nicht erwarten zu treffen, meine Mom. Auf ihrer Reise nach Australien kamen sich die beiden immer näher. Und sie merkten, dass sie gar nicht so unterschiedlich waren, wie sie bisher gedacht hatten. Fast am Ziel angekommen, tauchten plötzlich viele Raumgleiter auf und sausten an ihnen vorbei. Wie haben sie uns gefunden? Ich nicht wissen. Warte, sie greifen gar nicht an. Weil sie rennen weg. Und warum rennen sie weg? Es für das kann nur geben einen Grund. Gorks. Aber das ergibt keinen Sinn voll. Ich hab gestoppt die Nachricht. Gorks nicht können, uns zu finden. Und wie haben sie es dann geschafft? Es muss geben andere Begründung. Die Gorks griffen an. Sie hatten pyramidenförmige, metallene Schiffe, die jetzt überall auftauchten. Oh, hinter uns. Aktivmachung Waffensystem. Wir haben ein Waffensystem? O zielte und schoss einen Torpedo ab. Feuer! Burrito-Torpedo! Es war ein Volltreffer. Allerdings wurde auch ihr Wagen getroffen und er kam ins Trudeln. Wir wurden getroffen! Wir verlieren traubige Traube! Wir haben schon markige Mandarine verloren! Wenn wir kokette Limette verlieren, ich kann nicht Kontrollierung! Angeschnalltheit, wir werden abstürzen! Oh! Es war nicht möglich, den Wagen unter Kontrolle zu halten, also mussten die zwei schnellstmöglich landen. Tipp war verzweifelt. Das war's. Wir sind Untergang. Jetzt komme ich nie nach Australien. Ich nun werde singen das Boof-Todeslied. Während O das für unsere Ohren etwas schräge Todeslied sang, entdeckte Tipp das von ihnen abgeschossene Gorkschiff. Ein Gorkschiff! Es ist unhöflich, unterzubrechen, Todeslied. Vielleicht kannst du mit Teilen davon unser Auto reparieren? Ich kann nicht. Das sind Teile von Gorks. Die sind metrisch. Wir sind doch nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Komm mit. Nein! Immer dieses Rennen zu auf die Gefahren. Jetzt sei mal hier nicht so ein Boof. Das ist unsere einzige Chance. Komm schon. Das ist geringe Wahrscheinlichkeit für Erfolg. Vorsichtig näherten sich die beiden dem Gorkschiff. Das ist kein Pilot. Das nur ist eine Drohne. Das hätte werden können, Schlimmigkeit. Aber wir sind nicht Sicherheit. Gork-Mutterschiff bald sein wird hier. Im Schiff suchten beide nach brauchbaren Ersatzteilen. Hilft dir dafür irgendwas weiter? Kaputt. Nutzlos. Macht thermonukleare Spaltung. Was ist das? Das ist Gork-Superchip. Warum heißt das Ding Superchip? Ist hauptsächlich Marketing. Aber es ist auch der Schlüssel, weil die Gorks haben Maschinen, die sind stärker und besser, und zwar in alles. Deshalb wir nie kämpfen mit Gleichigkeit. Fliegen wir damit den Slasher wieder hin? Ja, ja, der Slasher wird wieder fliegen. Ja! Das war geringe Wahrscheinlichkeit für Erfolg. Du bist echt bubig, hä? Schnellig, wir müssen reparieren den Slasher und finden meine Mom. Meine Mom. Genau das, ich habe gesagt. Ich wusste, dass das funktioniert. O konnte den Wagen schnell reparieren und dank des Superchips wurde ihr Gefährt viel leistungsfähiger. Und du warst mega gut. Wir finden meine Mom, du zeigst allen den Superchip und wirst ein großer Held. Und dann musste ich sogar Captain Smack. Plötzlich stockte Tipp. Auf den Straßen jubelten und tanzten Tausende von Menschen. Und das hatte einen Grund. Die Boofs wollten von der Erde fliehen, weil die Gorks sie aufgespürt hatten. Endlich erreichten sie die Gegend, wo der Computer Tipps Mutter entdeckt hatte. Wow, ihr seid echt gut im Wegrennen. Ja, ja, wir sind. Guck mal da vorne, da haben wir meine Mom gesehen. Sie landeten an der Stelle, stiegen aus und wühlten sich durch die von Menschenmassen verstopften Straßen. Wir sind fast da. Hier lang. Was? Schnellig. Nicht weit von ihnen entfernt stand das Zubringerschiff der Boofs, das sie zum Mutterschiff bringen sollte. O nahm Tipp an die Hand und lief mit ihr zum Schiff hinüber. Ich verstehe das nicht. Ist sie da drin? Ja. Sag mir die Wahrheit. Wir keine Zeit haben. Du kannst kommen mit mir. Du wirst sein Sicherheit. Meine Mom ist nicht in dem Schiff. Oder? Du hast versprochen, dass du mir hilfst, sie zu finden. Und jetzt willst du verschwinden? Du hast mich angelogen. Nein! Eine Lüge ist eine böse Sache. Ich getan eine Sache, damit du kannst leben. Aber ich komm nicht mit. Meine Mom ist hier. Du nie wirst sie zu finden. Das hat 100%. Jetzt hier zu bleiben, das macht keine Hoffnung. Gork Mutterschiff bald wird sein hier. Es zerstört Planeten. Wir müssen rennen weg jetzt. Nein! Oh, es ist wahr. Menschenpersonen nicht können verstehen. Einfache Dinge. Ich bin dich gerettet. Ich bin dein Freund. Nein, du rennst einfach nur weg. Man verlässt seine Familie nicht. Aber das verstehst du natürlich nicht. Du bist nämlich nur ein Boof. Und du bist nie mein Freund gewesen. Tip riss sich von O los und rannte davon. Warte! Letzte Fluchtkapsel startet. O sah Tip in der Menschenmenge verschwinden. Ein Moment schaute er ihr noch hinterher. Dann ging auch er in das Schiff. Aber kaum befanden sie sich im Erdorbit, wurde das Schiff von den Gorks unter Beschuss genommen. Oh, ich hasse diese Gorks. Immer finden sie uns. Das Gork-Mutterschiff! Das Mutterschiff der Gorks war gewaltig und sah aus wie eine der großen Pyramiden in Ägypten. Drohend näherte es sich dem Schiff der Boofs. O hatte eine Idee. Er besaß noch den Superchip aus dem Gork-Schiff. Schnell lief er zum Antriebssystem rüber. Einer der Boofs erkannte ihn jetzt und warnte Captain Smack und die anderen. Das ist der flüchtige Boof! Und was macht er? Er rennt auf die Gefahr zu! Stoppt ihn! Kaum hatte O den Chip in den Systemcomputer eingegeben, erhöhte sich die Geschwindigkeit des Schiffes kolossal. Captain Smack ging zu O. Wir erreichen neue höchste Geschwindigkeiten. Was bist du getan? Was ist dieses Ding? Das ist ein Gork-Superchip. Was? Gork-Drohne abgestürzt. Und ich bin gerannt hin und bin gefunden den Chip. Genug. Du bist gerannt zu einem Gork? Rennt hin zu einer Gefahr? Was für ein Boof ist er? Er ist wie ein Superboof. Nein, nein, nein! Er ist gar kein Superboof! Es gibt nur einen Superboof auf diesem Schiff. Und ihr wisst genau, wer das ist. Ihr seht ihn gerade an. Ich habe erfunden, das Rennen weg. Und seht euch das an. Ich habe hier den Stock. Ich bin euer Captain. Aber du nicht bist ein guter Captain. Was? Du erzähltest uns Dinge und wir geglaubt an sie. Ich bin sie geglaubt. Aber ich kennengelernt eine Menschenperson. Und sie ist nicht, wie du gesagt bist. Sie ist mutig und Cleverheit und interessiert sich für andere Menschenpersonen. In einer Weise, wie wir Boofs uns nicht interessieren für andere. Sie sich interessiert sogar für mich. Und ich habe nicht viel getan, das zu verdienen. Die Boofs vielleicht überlegen sind in vielen Dingen. Ja. Aber nicht in Dingen, die ich jetzt weiß, am allerwichtigsten sind. Ach, super toll! Ich habe genug gehört! Smack wollte sich nun O greifen, aber Kyle ging dazwischen. Jetzt reicht's langsam mit dem Scht. Wie kannst du es wagen, zu sagen? O hat recht. Wir brauchen einen neuen Captain. Und ich finde, der Richtige dafür ist O. Mich? Nein. Nein, er kann nicht sein Captain. Ich habe den Schock. Ich bin Captain. Jetzt nicht mehr. Nein. Ha! Kyle verpasste Smack eine und nahm ihn den Schock weg. Den nur ein Anführer tragen durfte. Er hat doch keine Ahnung, wie er es zu bedienen. Es ist äußerst kompliziert. Schwer auf einer Seite, leicht auf der anderen. Und wieder musste Smack eins wegstecken. Nein, ich bin kein Anführer-Boof. Ich mache viel zu viele Fehler. Du bist nicht der einzige Boof, der macht Fehler. Zum Beispiel, mein Fehler ist, nicht zu sein dein Freund. Kyle übergab O den Anführerstab. Ein Hoch auf Captain O! Tip suchte immer noch nach ihrer Mutter. Überall sprach sie die Leute an, zeigte ihnen ein Bild von ihr und fragte, ob sie sie gesehen hätten. Aber immer wieder erntete sie nur Kopfschütteln. Im Schiff der Boofs erlebte O ein neues Gefühl, das er nicht kannte. Er sah sich ein Foto von Tip an und Tränen rollten über seine Wangen. Nach ein paar Stunden der Suche war Tip erschöpft und musste sich ein wenig ausruhen. Sie setzte sich auf die Stufen eines Hauses und ließ traurig ihren Kopf hängen. Plötzlich tauchte neben ihr jemand auf, aber Tip schaute nur auf den Boden. Geh einfach weg. Nein, du müssen jetzt sagen, wer ist da? Und dann bin ich zu sagen, oh? Mu! Oh! Ich glaub's einfach nicht. Aber dein Schiff ist doch weggeflogen. Oh! Aber du bist wieder da. Was machst du hier? Es ist da, wo ich gehöre hin. Du und Schweinkatze sind meine Freunde. Und außerdem auch noch dazu, ich gab dir eine Versprechung. O nahm Tip an die Hand und folgte einem Sensor, den er auf Tips Mutter eingestellt hatte. Und dann passierte es. Nach einer kurzen Zeit des Suchens trafen sie auf eine Frau. Es war Lucy, Tips Mutter. Ein Moment lang sahen sich die beiden ungläubig an, um sich dann glücklich in die Arme zu fallen. Als Tips Mutter O entdeckte, erschrak sie zuerst. Aber Tip erklärte ihr, dass der kleine Buff ihr geholfen hatte und sie Freunde geworden waren. Lucy bedankte sich bei O. Oh, Tippi, mein lieber Goldschatz. Ich hab dich überall gesucht, Mom. Ich hatte solche Angst, dass wir uns nie wiedersehen. Oh, Mom, ich hätte nicht aufgehört zu suchen, bis ich dich gefunden hätte. Die Gorks jetzt noch suchen. O schaute auf den Stab, den er bekommen hatte. Oben war ein Stein eingefasst, den er jetzt abnahm und aufklappte. Rauchschwaden quollen heraus, begleitet von einem sanften Glitzerlicht. Gorks sind nicht die Nehmer. Buffs sind. In diesem Moment setzte das Mutterschiff der Gorks zur Landung an. Wir müssen demonstrieren unsere Zuneigungen nachher. Es gibt noch ein Problem. Verzeihung, was ist das? Das ist Gork-Mutterschiff. Es ist hier zu zerstören, den Planeten. Wie bitte? Es zerstört den Planeten? Ja, aber ich habe einen Plan. Als das mächtige Mutterschiff landete, brach unter den Menschen Panik aus. Schnell suchten sie in ihren Häusern Zuflucht. O, Tip und ihre Mutter liefen zum Wagen und stiegen ein. Bis auf O. O? Er verriegelte die Autotür von außen. Was soll das werden? Tut mich leid. Tip kann nicht kommen ins Raus jetzt. Ich bin zu bügeln aus, meine Fehler. Oh, das schaffst du doch nicht ganz allein. Vielleicht nicht. Aber ich habe Hoffnungen. Nein, stopp! Nein, bitte mach das nicht allein, hör auf! O ließ den Wagen in die Luft steigen, ziemlich hoch, sodass die beiden vorerst in Sicherheit waren. Dann griff er sich den Stein und näherte sich laut rufend dem Gong. Gong! Oh, es ist nutzlos für zu schreien. Gong! Die Gorks schienen ihn nicht wahrzunehmen. Tip beobachtete aus dem schwebenden Wagen, wie sich das Schiff langsam auf O zubewegte. Sie sehen ihn nicht. So wird das nichts. Tip gab ihrer Mutter einen in Geschenkpapier verpackten Bilderrahmen, in dem ein Foto von ihnen beiden war. Frohe Weihnachten. Jetzt? Mach's einfach auf. Oh, danke, Liebling. Aber was hast du vor? Ich lenke den Fahrer ab. Tip nahm den Bilderrahmen, der aus Metall bestand und das Foto durch eine Glasscheibe schützte. Sie hielt ihn ins Licht und blendete den Gork, der daraufhin auf O aufmerksam wurde. Tip gelang es dann, den Wagen zu Boden zu bringen und lief auf O zu. Aber der Gork konnte das Riesenschiff nicht so schnell zum Stehen bringen. Dann ging alles sehr schnell. O warf Tip den Stein zu und wurde im gleichen Moment von dem gewaltigen Schiff in den Boden gedrückt. Tip war fassungslos und fiel schluchzend auf die Knie. Das Gorkschiff blieb nun stehen. Gleichzeitig schob sich das Metallteil aus dem Erdreich, das O in den Boden gedrückt hatte. Und aus dem riesigen Loch im Erdreich kroch O heraus. Tip traute ihren Augen nicht, rannte in O's Arme und erdrückte ihn fast. Oh! Du lebst! mir doch nicht so eine Angst. Du warst Angst? Ich hätte fast gemacht riesengroß. Nicht so doll. Es ist noch nicht vollkommen geschlossen aus. Aus dem Gorkschiff kam jetzt ein Riese heraus, der wie ein Roboter aussah. Schwerfällig stapfte er auf die beiden zu. Tip gab O den Stein zurück. O hob ihn hoch und streckte ihm den Stein entgegen. Am Kopf des Riesen klappte ein Visier auf, aus dem ein kleines seesternförmiges Wesen herauskam. Freundlich, lächelnd sah es O an und nahm den Stein entgegen. Dann öffnete es den Stein, in dessen Innerem sich zahllose, winzig kleine Wesen tummelten. Sie sahen genauso aus wie der Gork, der jetzt den Stein wieder verschloss. Der Gork sprach nun mit O. Wapak tu se aira teru. Holoto! Dava tsaiko tutu! Salu bea tu aira wapa! Kabriska! Beide verneigten sich voreinander. Dann zog sich das Wesen in sein Schiff zurück. Was war denn das jetzt? Nicht für alle Gorksprache es gibt Menschenworte. Aber es stellt sich hinaus, Gorks waren nicht hier wegen meiner Eingeladung. Obgleich wohl Gorks gefeiert mit hätten. Gorks waren hier, weil Gorks geortet haben den Stein. Was war in dem Ding? Gork-Familie. Es ist die nächste ganze Generation. Allesamt? Allesamt. Sekunden später war das Mutterschiff der Gorks in den Wolken verschwunden. Kein Wunder, dass sie dich gejagt haben. Oh, nicht sie. Er. Offenbar dieser Gork ist letzter Gork. Das ist, warum Stein war so wichtig. Ohne ihn, er war alleinsam. Und eines Tages, er wäre ausgesterbt. Das machte Gork grantelig und irrationalig und körperlich gewaltentätig. Er war genau wie Menschenmädchen. Er war trauersauer. Das Abenteuer von dem Menschenmädchen Tip und dem kleinen außerirdischen O hatte also ein glückliches Ende gefunden. Zwei Wochen später gab O dann wieder eine Party. Eingeladen wurden Boofs und Menschen. Und dieses Mal kamen so viele Gäste, dass seine Wohnung fast aus allen Nähten platzte. Ich bin einen neuen Anfang, in einer neuen Heimat, mit neuen Freunden. Und jetzt, jeder Tag ist bestester Tag aller Zeiten. Auf Wiederhören bei Audible.